Ein junger Mann springt hoch, stößt sich mit den Beinen von den Wänden ab, nimmt spielerisch Hindernisse. Parcours stammt aus Frankreich, ist eine sehr dynamische, sehr kreative Sportart. Meltem Söschen und Berat Jahrmann haben ihren Laptop aufgeklappt und zeigen Mitschnitte vom Training ihres jüngsten Bruders und seinen Auftritten in der Bochumer Jahrhunderthalle. Sie saugen jede Bewegung auf. Sie lächeln, sie leiden. Berat Jahrmann ist ziemlich genau 2 Jahre tot. Ein Autounfall. Er war gerade 20, studierte Maschinenbau, die erste große Liebe, ein Startstipendium für engagierte Jugendliche mit Migrationshintergrund. Unser Vorzeigetürke, sagt der Bruder und wischt sich hinter den Brillengläsern die Tränen weg. Das Gymnasium, wo er sein Abitur gemacht hat, hat extra einen Baum gepflanzt für ihn in die Schule. Wir selber kommen ja aus einer sozial schwachen Gegend, aus Mengele. Er sagte, er will der erste Akademiker sein in der Familie, hat halt hohe Ziele gesteckt, immer ambitioniert. Ferhat wurde in Dortmund geboren, wuchs dort auf. Begraben ist er in dem anatolischen Dorf, aus dem sein Vater vor Jahrzehnten aufbrach, um in Almanya Geld zu verdienen. Die Familie wollte, dass der Jüngste dort seine endgültige Heimat findet. Angeblich war es auch Frats Wunsch. Warum? Berat Jahrmann, 31, der ernste große Bruder, angehender Versicherungskaufmann, zuckt mit den Schultern. Er würde es nicht anders wollen. Ich kann es nicht erklären. Ich habe ja hier meine Freunde, meine Familie um mich. Eigentlich müsste ich daran bestrebt sein, mich hier begraben zu lassen, damit die Leute mich dann halt besuchen kommen, die mir was bedeuten. Aber ich habe irgendwas in meinem Herzen, das mir zu der Erde, zu dem Boden dort in der Türkei da irgendwie hinzieht. Wo ihr Grab einmal sein soll, treibt fast alle der 5 Millionen Muslime in Deutschland um. Es läuft auf die Frage hinaus, wo und was ist Heimat? Da, wo man arbeitet, vielleicht längst die Staatsangehörigkeit hat, wo Kinder und Enkelkinder bleiben werden? Oder dort, wo man nach islamischen Riten bestattet wird und die Vorfahren herkamen? Und warum machen es deutsche Gesetze den Muslimen so schwer, ihre Toten hier zu begraben? Viele schwierige Fragen. Die Dortmunder Familie Jahrmann hat für sich eine Antwort gefunden. Eine Antwort, die sie emotional zerreißt. Ich möchte mit ihm reden, ich möchte bei ihm sein. Das kann ich nicht hier, weil ich weiß, er liegt dort und das habe ich jeden Tag. Meltem Söschen ringt um Fassung, wenn sie von der komplizierten Überführung ihres Bruders erzählt. Deutsche Behörden zögerten die Freigabe hinaus. Dabei soll ein Leichnam nach islamischer Vorschrift so schnell wie möglich unter die Erde. Der Unfall ist an einem Freitag passiert. Und er wurde erst am Mittwoch beerdigt. Weil es ein Unfallopfer ist, er musste erst halt autopsieren. Und eigentlich darf man als Frau nicht nach vorne und gucken, wie er beerdigt wird. Aber es war mir egal, ich wollte alles sehen. Und dann haben die ihn dort runter reingelegt, die Hölzer drauf. Das heißt, bei uns im Islam steht der Körper wohl noch einmal auf, beugt sich wohl auf. Und dieses Holz kommt da wohl mit dem Kopf dran und dann weiß er, dass er halt nicht mehr lebt. Meltem Söschen wirft dem Bruder auf dem Bildschirm einen zärtlichen Blick zu. Sie ist eine schicke junge Frau, Verkäuferin, die ganz im Hier und Heute in Dortmund lebt. Aber eine weitreichende Entscheidung hat die 26-Jährige längst getroffen. Ich für mich möchte auch in der Türkei beerdigt werden. Meine Eltern haben jetzt für meinen Bruder kaufen müssen und haben die auch sofort das ganze Stück gekauft, dass sie halt auch schon was bereit haben. München, in einem abseitigen Teil des Westfriedhofs. Ein Handwerker schleift eine Grabeinfassung zurecht. Eine Frau aus Bosnien wurde vor wenigen Tagen begraben. Und zwar so, dass ihre rechte Seite nach Mekka zeigt. Es hat gedauert, bis die Münchner Friedhofsverwaltung diese exakte Ausrichtung ermöglichte. Zu dem muslimischen Gräberfeld führt Ahmad al-Khalifa. Ein Hühne von einem Mann, Anfang 60. Über der schwarzen Nadelstreifenhose trägt er eine Strickjacke. 1977 schickte die Universität Kairo den Maschinenbauer zur Weiterbildung nach Deutschland. Geplant war höchstens ein Jahr. Al-Khalifa bleibt bei einem hohen Granitstein stehen, zupft welke Spitzen aus dem Wacholderbusch davor. Und das ist mein Grab. Ein Zuhause mit meinem Freund, der Magdi Ibrahim. Ich habe seine Familie darum gebeten, dass sie mir erlauben, dass ich bei ihm beerdigt werde. Ich habe das entschieden, weil ich habe gesehen, dass mein Leben in Deutschland ist. Und ich würde meine Kinder und meine Heimat Deutschland nicht verlassen. Für diese Verbundenheit mit seiner Heimat Deutschland, in der er die längste Zeit seines Lebens lebt, wird er Kompromisse eingehen müssen. Heikle Kompromisse für einen gläubigen Moslem. Denn das bayerische Bestattungsgesetz beinhaltet eine strikte Sargpflicht. Muslime aber sollen, nur eng in Tücher gewickelt, direkt in die Erde. Am schlimmsten aber ist, erklärt Al-Khalifa, dass es auf allen kommunalen Friedhöfen in Deutschland keine Ewigkeitsgarantie gibt. Auf diesem Westfriedhof, die Ruhefrist ist leider nur 7 Jahre. Das heißt, wenn eine Familie nach 7 Jahren nicht die Miete weiter an die Stadt München zahlen kann oder niemand mehr da ist, wird die Stadt die Gräber zu anderen Leuten weiter vergeben. Die Informationen, die wir haben, die Überreste da sind, werden verbrannt. Das Horror, was ein Moslem hat, dass die Überreste eines Menschen verbrannt werden. Ahmed Al-Khalifa, der in Ägypten eine katholische Privatschule besuchte, inzwischen Direktor des Islamischen Zentrums München ist und sich als Brückenbauer zwischen Religionen versteht, hofft, dass die Politik vor seinem Tod noch einlenkt, dass Muslime hier auch unter der Erde integriert sind. Aber auch, weil viele gar nicht in ihr Herkunftsland zurück können. Syrische Kriegsflüchtlinge, politisch Verfolgte aus Iran, Afghanistan. Bereits Anfang der 80er Jahre habe das Islamische Zentrum München den ersten Antrag auf einen eigenen islamischen Friedhof gestellt, um Gräber nicht zu mieten, sondern zu kaufen für alle Zeiten. Al-Khalifa seufzt. Die Verhandlungen kamen zum Erliegen. Unsere meisten Freunde waren von der CSU und haben den Trost gegeben, immer, es wird irgendwas passieren, aber man sieht momentan, dass bei der CSU dauert ein bisschen viel länger als bei den anderen. Und die Unterstützung des Antrags bekommen wir momentan von den Grünen. Sie sagen, für die Integration der Muslime in der Gesellschaft gehört auch sich dazu, dass man weiß, bleibe hier, ich kann hier auch beerdigt werden. Martin Neumeier, 59, eckige Brille, joviale Art, bestellt in der Kantine des Bayerischen Landtags 2 Cappuccini auf Italienisch. Der Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung hebt hervor, dass er am Abend zuvor mit Roma diskutiert habe und sowohl bei einem Russlanddeutschen als auch einem türkischen Verein vorbeigeschaut habe. Die CSU weiß, dass viele Muslime traditionsverbunden sind, konservativ sind, familienorientiert sind, dass sie heimatverbunden sind. Also wenn man das beschreibt, könnte man CSU-Familie beschreiben. Die Frage, warum dann die muslimischen Bestattungstraditionen so wenig respektiert würden, bringt ihn allerdings in Verlegenheit. Es gibt bei uns Gesetze, die ja nicht ganz einfach sind. Da heißt es, du musst in einem Sarg sein. Im Muslimischen ist eher das Tuch. Ja, man will bei all diesen Themen einfach die Bevölkerung auch mitnehmen. Und die Bevölkerung ist dann doch sehr christlich orientiert. Da muss man aufklären. Aber Bayern tut sich schwerer wie andere Bundesländer, ist richtig. Baden-Württemberg hat ein Ministerium für Integration. Nordrhein-Westfalen einen Staatssekretär. Martin Neumeier, der CSU-Landtagsabgeordnete aus dem Stimmkreis Kelheim, ist zweifelsohne ein engagierter Integrationsbeauftragter. Aber nur ehrenamtlich und mit kleinem Budget. Ob es ihm da gelingt, etwas zu verändern? Ich werde mich schlau machen, erkundigen und werde es auch einbringen, dass man das einmal in einem Ausschuss einmal beredet. Versprochen. Nordrhein-Westfalen hat sein Bestattungsgesetz, das Ländersache ist, geändert. Das Neue, das am 1. Januar in Kraft tritt, ist das großzügigste in ganz Deutschland. Deshalb bin ich jetzt in Wuppertal. Die Muslime hier werden als Erste von dem neuen Gesetz profitieren. Gate heißt eine Straße in der Nordstadt und sie zieht sich lang. Schmutzgraue Einheitsfassaden, Dönerbuden, Brautmoden, Reisebüros mit Billigflügen nach Izmir und Adana. Bei der Nummer 31 ragt ein rosa Minarett auf. Im Vorderhaus der Moschee kann man gut essen, im Saal darüber türkische Musiksendungen gucken. Männer trinken Tee, an den Wänden hängen Atatürk-Porträts, die türkische und die deutsche Fahne. Ein Mann in Lederjacke, der anonym bleiben will, erzählt, dass kürzlich ein guter Freund starb und in Wuppertal begraben liegt. Fast ein Tabubruch in der türkischen Community. Aber es gab Gründe. Die Kinder des Verstorbenen sind erst 6 und 11 Jahre alt. Die Eltern wollten ihn gerne in der Türkei beerdigen, aber das war auch von ihm der Wunsch, hier in Deutschland beerdigt zu werden, damit die Kinder ihn jederzeit besuchen. Wir leben hier alle hier in Deutschland. Das ist auch unser Zuhause. Und sobald wir das mit islamischem Friedhof auch hinbekommen, gehe ich davon aus, dass viele sich auch für Deutschland entscheiden werden. Der Mann starrt in sein Teeglas. Man sieht es ihm an. Der Spagat zwischen Tradition, Glauben und dem Alltag in Deutschland kann wehtun. Aber nicht mehr lange. Da haben wir zugesichert den Eltern, dass wir demnächst hier in Wuppertal einen islamischen Friedhof haben werden und dass wir ihm dann eventuell auch rübertragen können. Nur so kam das zustande. Zwei Männer stapfen nebeneinander durchs Herbstlaub. Der Ältere, Josef Neumann, wurde in Polen geboren, ist Katholik und SPD-Landtagsabgeordneter. Der Jüngere, Samir Buaiza, stammt aus Marokko, ist Moslem und im CDU-Kreisvorstand. Beide sind leidenschaftliche Wuppertaler. Zusammen haben sie der Politik in Düsseldorf Druck gemacht. Früher hat man sich ja oft Witze über Türken gemacht, nach der Methode, der Opa wird in Teppich gewickelt, aufs Auto gepackt und über die Grenze gefahren. Genau, und das war der Vorläufer des heutigen Transports in die Heimat, genau, um den dort dann halt muslimisch zu bestatten. Das Gräberfeld auf dem kommunalen Friedhof in Wuppertal-Ronsdorf ist nur ein Provisorium. NRW erlaubt ab 2014 islamische Friedhöfe. Der erste wird in Wuppertal sein. Die Sargpflicht wurde längst aufgehoben. 48 Stunden Wartepflicht vor der Bestattung aber werden auch in Zukunft bleiben, um einen Scheintod auszuschließen. Damit könne man sich abfinden, meint Buaiza. Tausende Wuppertaler feiern jährlich mit den Muslimen auf dem Platz vor dem Rathaus das Fastenbrechen. Und der CDU-Oberbürgermeister sagt immer wieder öffentlich, der Islam gehört zu dieser Stadt. Das sieht der Wuppertaler SPD-Landtagsabgeordnete Neumann genauso. Es ist einfach wichtig, dass Menschen Heimat auch da empfinden, wo der Vater, die Mutter, das Kind begraben wird. Und deshalb kämpfen wir auch dafür, dass Wuppertal auch in dieser Frage Heimat für die Muslime in dieser Stadt wird. Als Generalsekretär der 14 Wuppertaler Moscheegemeinden verhandelt Buaiza gerade über den Ankauf eines geeigneten Grundstücks. Die Moscheegemeinden werden als religiöse Vereine zusammen die Trägerschaft übernehmen. Der Unterschied ist ganz einfach, dass ein Friedhof in muslimischer Trägerschaft auch die Bestattung nach muslimischen Regeln garantiert, auch das Ewigkeitsrecht, was den Muslimen sehr, sehr, sehr wichtig ist, garantieren kann und dafür die Verantwortung trägt, auch das finanzielle Risiko dafür trägt. Wir haben einfach viele Muslime, die davor zurückschrecken, sich hier bestatten zu lassen. Also fragen, ja, nach 25 Jahren, da werde ich dann ausgegraben. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass die Familie verlängern möchte, aber die Menschen denken sich dann auch, kann ich mich darauf verlassen, dass in 25 Jahren jemandem so viel an mir liegt, dass er da den ganzen Aufwand auf sich nimmt, um diese Grabstelle zu verlängern. Integration ist nicht vollständig, wenn die Menschen im Leben hier integriert sind, den deutschen Pass haben, aber immer im Hinterkopf behalten müssen, wenn ich sterbe, muss ich woanders hin, in ein anderes Land. Die Heckklappe eines Wagens des Münchner Bestattungsunternehmens Akimi Urawa wird geöffnet, ein schlichter, dunkelbrauner Sarg ausgezogen. Ein halbes Dutzend Männer schultert ihn. Die Männer tragen den Sarg auf Strümpfen über den wolligen beigen Teppichboden eines großen Raumes im zweiten Stock des Quitte-Zentrums in Neuperlach. Ein Münchner Stadtteil mit einem hohen Anteil türkischstämmiger Bürger. In dem Saal war früher eine städtische Bücherei. Jetzt beten hier Muslime. An dem Abend das Totengebet für einen alten Mann. Der Bestatter Salih Güler ist auch Imam. Nach islamischer Vorschrift ist sein Schädel mit einem Käppi bedeckt. Er trägt Bart, einen langen grauen Mantel, orientalisch weit geschnittene Hosen. Er betet in der Sprache des Koran, Arabisch. Auch Segenswünsche für den Toten, damit Allah ihm die guten Taten belohnt und die weniger guten Taten verzeiht. Vor dem Sarg und dem Imam stehen Männer in einer Reihe. In Jeans und Wollpullover, manche im schwarzen Anzug, einige sind gerade von der Arbeit gekommen. Bei einem bestimmten Gebet grüßen sie auf ihre rechte Seite, dann auf ihre linke Seite. Nach ungefähr einer halben Stunde ist die Zeremonie vorbei. Die Männer tragen den Sarg hinaus, verladen ihn wieder ins Auto. Die Papiere liegen bereit, der Leichnam ist bereits rituell gewaschen. Die letzte, längere Reise beginnt. Salih Güler beschreibt sie. Wir bringen ihn jetzt zum Ostfriedhof und morgen früh wird er dann von uns verlötet. Und dann wird er abgedeckt, so dass er nicht als Sarg erkennbar ist, weil die Flughäfen den Leichnam so nicht annehmen. Und danach geht er seinen Weg Richtung Türkei. Vor Ort warten dann Kooperationspartner von uns, die dann den Leichnam entgegennehmen bis zu seinem Beerdigungsort. Er wird dann dort wieder aufgelötet. Und da er ja von uns hier schon vorgewaschen worden ist, ist er schon bereit zur Beerdigung, das Totengebet ist schon gemacht, wird er sofort dann beigesetzt. Über 90% der Deutsch-Türken werden überführt. 1.700 bis 2.000 Euro kostet das, einschließlich des Flugtickets für einen Begleiter. Viele Familien zahlen 50 bis 80 Euro jährlich in einen Art Vereinsfonds. Aus dem wird, wenn es soweit ist, die Überführung und Beerdigung bezahlt. Sali Güler erzählt von den vielen Hindernissen der bayerischen Gesetze. Die Sargpflicht, keine Ewigkeit. Oder wie mühsam es in kleinen Orten ist, bis wenigstens ein muslimisches Gräberfeld ausgerichtet nach Mekka entsteht. Bis man da die behördlichen Gänge überwindet und dann muss es einen Beschluss geben und so weiter und so fort, wo man dann wirklich sagt, ja, wir wollen ja eigentlich nicht viel, wir wollen eine neue Grabstätte, die ausgerichtet ist. Anstatt dass das Grab jetzt so liegt, dann tut es als Schiefstellen. Aber das ist Deutschland. In Deutschland sei der Islam eben nicht akzeptiert. Sali Güler ist ein freundlicher Mann. Aber auch ein verbitterter. Wir hier in Deutschland wurden nie als Freunde anerkannt. Es müsste eine ganz andere Atmosphäre sein. So nach 50, 60 Jahren ist es aber nicht. Also keiner sagt von Herz, Deutschland ist meine Heimat. Deshalb, so seine Schlussfolgerung, wollen die Türken hier auch keine endgültige Heimat. Trotzdem. Sahir Güler plant jetzt eine Vereinsgründung mit einem ähnlichen Finanzierungssystem wie für Überführungen. Nur, dass aus diesem Topf Bestattungen in Deutschland bezahlt werden. Die kosten übrigens viel mehr, mit allen Gebühren um die 3.000 Euro. Ich habe irgendwie Hunger. Am anderen Ende von München, in Pasing, lebt die türkischstämmige Familie Alo in einer geschmackvollen Doppelhaushälfte. Gerade wird Abendessen gekocht. Hatice Alo kam als Baby aus der Schwarzmeerregion nach Deutschland. Ihr Mann Cengiz als Dreijähriger aus Ankara. Ihre beiden Kinder, die 11-jährige Lara und der 7-jährige Kaan, sprechen kaum Türkisch. Sie haben den Martinsumzug mitgemacht und freuen sich auf Weihnachten. Die Eltern bezeichnen die Familie als assimiliert. Der Gebetsraum in Neuperlach mit seinem auf Rituale und religiöse Ordnung bedachten Imam sind weit weg. Aber der Tod brachte diese so unterschiedlichen Welten dann doch zusammen. Vor 4 Jahren ist mein Vater verstorben und da ist mir auch ziemlich schnell bewusst geworden, in was für 2 Welten ich lebe. Da musste ich meinen Vater überführen und für mich war das ein richtiger Kulturschock. Wie trauern die eigentlich? Wie wird man nach dem islamischen Recht beerdigt? Das waren Themen, mit denen habe ich mich noch nie vorher beschäftigt. Hatice Alo steht in ihrer hellen, offenen Küche und rührt im Suppentopf. Dass der Vater weit weg liegt, dass ihre Kinder noch nie an seinem Grab waren, schmerzt sie. Ihre Mutter und die Familie ihres Mannes gehen alle noch fest davon aus, dass die gesamte Familie einmal in der Türkei begraben wird. Die junge Familie Alo aber sagt, Deutschland ist unsere Heimat, auch nach dem Tod. Komische Gedanken, wenn man erst Mitte 30 ist? Nein, sagt Hatice, nicht, wenn man Deutsch-Türkin ist. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, haben hier gearbeitet und wollten zurück, sind dann doch da geblieben. Und die Kinder, also wir dann quasi, haben hier unser Leben aufgebaut. Man wird zwar als Moslem geboren und man ist Moslem. Auch mit dem Tod sind ja viele islamische Rituale, die dann auf einmal so präsent waren, mit denen ich eigentlich nie so viel am Hut hatte. Und mit dem Tod hat eigentlich das alles angefangen, ja, das stimmt.